also da würde ich doch mal gucken, ja, was passiert. Also Religiosität wird jetzt richtig verstaatlicht. Also ich finde es in diesem Moment einfach, ich finde es toll, dass wir so weit überhaupt noch erst vorgedrungen sind. Diese Vermittlungen können wir so jetzt überhaupt nicht, das wäre vermessen. Wir haben jetzt einfach festgestellt, dass bestimmte Vermittlungen fehlen und dass wir diese Vermittlungen so jetzt nicht hinkriegen können. Das sind jetzt so Versuche. Und für die Zeit, die jetzt einfach rum ist, um 11, denke ich, sollten wir gar nicht erst versuchen, jetzt noch in der Diskussion solche Vermittlungen da aus dem Hut zu zaubern. Das wäre vollkommen unangemessen. Deswegen, ich erlebe das auch so mit diesen Lutherdeutungen, die man da so überblickt, wenn man sich da reinstürzt. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass dieses Leiden, was Feuerbach dann durch unwahrscheinliche viele Luther-Kompilationen, die er da in diesem Protestantismus-Anhang an sein Wesen des Christentums-Hauptwerk da bringt, da kompiliert er wahnsinnig viel Lutherstellen, um das zu belegen. Da ist mein Eindruck auch von daher nochmal, dass dieses Leiden dieser Zwei-Welten, Schizophrenie, sage ich jetzt einfach mal, diese schizoiden Befindlichkeit oder Seinslage dieses protestantischen deutschen Subjekts, das Luther artikuliert, dass dieses Leiden genau in diese Richtung, also das scheinen wir alle diese Sachen plausibel zu zeigen oder anzudeuten, genau in diese Richtung geht, was der Staat, was die Obrigkeit mit mir macht, das muss ich irgendwie mit meinem reinen inneren Glauben und Verhältnis zu diesem Gott, der dann sozusagen oben an dieser Pyramide, projiziert ist, Vater und Obrigkeit und Gott letzten Endes irgendwie vereinbaren. Und ich muss, und wenn ich das zum Beispiel wie Scheidt das mache, der ist dann beim nächsten, nachdem er bei Luther ist, kommt dann als nächstes Bach, dieser Pietismus. Und wie sich das in der Matthäus-Passion, das zeigt der Scheidt, vielleicht sollte man ihn doch mal einladen irgendwann, wie er das da erklärt, der zeigt, wie pietistisch-lutherisch diese Bach-Kantaten und diese Vokalmusik von Bach vor allem auch strukturiert ist, diese Textur, ja, das scheint mir auch nochmal ein Beleg zu sein, wo ich das nachvollziehen kann, dass dieses Leiden, dieses Winseln und diese Selbstzurichtung dieses Subjekts, ja, immer dem wirklichen Widerspruch, wie du das jetzt letztes Mal geschildert hast, zwischen der Obrigkeit, was die mit mir macht, und dass ich ihr gehorchen muss, dass ich die Obrigkeit Obrigkeit sein lassen muss, dass ich deren Aufträge erfüllen muss, ja, aber gleichzeitig damit ins Reine kommen muss. Sowas in der Richtung scheint mir das zu liegen. Und das ist in der Tat würde dieser Besonderheit dieser deutschen Geschichte und Entwicklung sehr stark entsprechen. Aber mehr kann ich da jetzt auch nicht wagen, dazu auf den Tisch zu bringen. Deswegen würde ich empfehlen, man geht da kategorial ran und liest da irgendwann mal diese Feuerbach-Schrift und redet dann weiter darüber, in welche Richtung man sowas, so eine Untersuchung hinkriegt, bis hin zur Befreiungstheologie und so. Klar. Das wäre mein Vorschlag. Mehr kann ich jetzt an dem Punkt überhaupt nicht dazu sagen. Alles andere wäre so Spekulatius oder so.